Der älteste an Gaius, den Geliebten, den ich liebe in Wahrheit. Geliebter, in allen Stücken wünsche ich, dass es dir wohlgehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich hatte große Freude bei der Ankunft der Brüder, da sie Zeugnis gaben für deine Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude gibt es für mich nicht, als dass ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu getan von dir ist alles, was du den Brüdern zumal den Fremden erweisest, die deiner Liebe angesichts der Gemeinde Zeugnis gegeben haben und die du wohl tun wirst, gotteswürdig zu befördern. Denn um des Namens willen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von den Heidnischen. Wir sind daher verpflichtet, uns solche anzunehmen, damit wir Mitarbeiter werden für die Wahrheit. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Darum, wenn ich komme, will ich ihm der Werke gedenken, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verdächtigt und, daran nicht genug, die Brüder selbst nicht annimmt und noch die verhindert, die es tun wollen, und aus der Gemeinde ausstößt. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist von Gott, wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Demetrius hat sein Zeugnis von allen und von der Wahrheit selbst, ja auch wir geben es, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich mag es nicht mit Tinte und Feder tun. Ich hoffe dich aber bald zu sehen, dann wollen wir von Mund zu Mund reden. Friede dir. Es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde namentlich.